Verehrte Hörer, am 5. September verstarb unser langjähriger Mitarbeiter Werner Brink. Die folgende Sendung ist seine letzte Arbeit. Er hinterlässt eine große Lücke in unserem Programm, denn er schrieb 499 Sendungen Es geschah in Berlin und weitere Sendungen waren vorgesehen. Auch die Kriminalpolizei, mit der er zusammen diese Sendereihe gestaltete, bedauert den Tod dieses Mannes. Worte des Gedenkens spricht nun der Landeskriminaldirektor Otto Böttcher. Im Dezember 1950 sprach bei der Berliner Kriminalpolizei ein Schriftsteller namens Brink vor. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Berufskollegen, die nur spektakuläre Sensationen suchten, machte er den Vorschlag, den in der Vergangenheit schwer angeschlagenen Ruf der Polizei durch Schilderung der polizeilichen Arbeitsmethoden unserem Rechtsstaat zu verbessern. Dieser Vorschlag kennzeichnet besonders seine Persönlichkeit, wenn man bedenkt, dass er während des Naziregimes Verfolgung durch die Gestapo ausgesetzt und auch inhaftiert war. Nach verständlicher anfänglicher Skepsis begann mit Werner Brink eine Ära vertrauensvoller Zusammenarbeit, die ununterbrochen bis zu seinem für uns leider viel zu frühen Tod bestanden hat. Über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren und in fast 500 Sendungen verarbeitet er die von uns zur Verfügung gestellten Fälle aus der breiten Palette der Kriminalität einer Großstadt, ohne Pathos und auf jegliche reißerische Aufmachung verzichtend, zu Hörspielen, die nicht nur die Außenseiter unserer Gesellschaft realistisch darstellten, sondern auch Vorbeugung ohne erhobenen Zeigefinger beinhalteten. Seine Sendereihe war nicht nur unterhaltend, sie führte auch zu Erfolgen, und zwar immer dann, wenn er zum Teil kurzfristig sein Drehbuch auf eine konkrete Fahndung umstellte. So konnte zum Beispiel 1967 ein schon längere Zeit gesuchter Betrüger gefasst werden, der unter der Bezeichnung Rentnerschreck in mehr als 60 Fällen alte Menschen betrogen und bestohlen hatte. Werner Brink bewies aber auch Engagement und Mut in seiner Aufgabe. Es konnte nicht ausbleiben, dass er und seine Sendung aus Kreisen der sogenannten Unterwelt angefeindet wurden. Massive Drohbriefe und Beschwerden, die darauf hinausliefen, dass die Senderei eingestellt werden müsste, und sogar ein Einbruchsdiebstahl in seiner Wohnung, während er gerade eine Sendung produzierte, konnte Werner Brink nicht in seiner Zielsetzung beirren. Er schöpfte vielmehr aus diesen Vorkommnissen neue Anregungen, und nicht zuletzt war Es geschah in Berlin wohl wegen dieser ständigen Konfrontation mit den Realitäten des Alltags eine der beliebtesten Hörfunksendungen. Der Erfolg von Es geschah in Berlin und damit von Werner Brink für die polizeiliche Arbeit lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken, weil die durch seine Sendereihe verhinderten Straftaten nicht messbar sind. Unschätzbar ist aber der Wert der Sendereihe im Hinblick auf die Darstellung der Kriminalpolizei, ihre Arbeit und Aufgaben und damit für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Bürgern unserer Stadt und der Polizei. Wir von der Berliner Kriminalpolizei haben mit Werner Brink nicht nur einen wahren Freund, sondern auch einen unersetzlichen Helfer verloren. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Also, wenn überhaupt einer für die Sache in Frage kommt, dann ist er der Knille. Knille? Ja, bloß Knille. Ja. Ich wüsste nicht, wer sonst. Und du selber hast nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Icke? Ja. Aber Kriminal. Ja, man darf ja mal fragen, nicht? Ja, klar, aber dass du überhaupt auf den Gedanken kommen. Ja, nun, man kann ja mal Pech haben, Tom, nicht? Ja, wenn du mir jetzt noch sagen würdest, wer Knille ist. Na, Knille? Hm. Das ist Knille. Naja, aber das wird doch nicht gerade sein Geburtsname sein, ne? Ja, nee. Aber anders kenne ich ihn nicht. Und wo wohnt er? Kennt uns der Kriminal. Also, wenn du mir jetzt noch sagst, dass du nicht mal weißt, wie er aussieht, oder wo du ihn jemals kennengelernt hast, dass nur so eine Fantasiefigur namens Knille übrig bleibt, du, dann langt's mir, mein Junge. Dann lass ich dir Zeit, dir erstmal noch alles ein bisschen zu überlegen. Du meinst, ich muss hier bleiben? Naja, wenn es sein muss. Herr Kriminalbeamter, ich habe einen Knille in der Kluppe kennengelernt. In der Kluppe? Hm? Das ist diese komische Kneipe da an der Ecke Gehrau. Naja, so komisch ist die ja nicht. Da verkehren viele von uns. Ja, ja, eben. Da habe ich auch immer den Knille getroffen. Mhm. Naja, vielleicht wissen die da mehr über ihn. Ich weiß bloß, dass er eine Menge Zigaretten und so gehabt hat. Also mehr kann ich wirklich nicht sagen. Ja. Na, ist gut. Jetzt kannst du abhauen, mein Junge. Ich darf gehen? Ja, mach schon. Du bist ja so unwissend, ne? Warum haben Sie den gehen lassen, Herr Frank? Naja, warum nicht? Macht das was, Kollege? Wir kriegen ihn doch jederzeit wieder. Und jetzt fühlt er sich sicher und bildet sich ein, wir wüssten nicht Bescheid. Hm? Sie meinen, er weiß mehr, als er uns gesagt hat? Ach, da bin ich ganz sicher. Aber natürlich wüsste ich erst mal gern, was er uns nicht erzählt hat. Wir haben einen Kaufhauseinbruch aufzuklären und sind über Wochen in kein Stück weitergekommen. Naja, hätte ich das dem jungen Turm auf die Nase binden sollen? Jetzt kommt es doch darauf an, genauer festzustellen, wer dieser Knille ist. Ja, aber bisher waren wir der Meinung, dass dieser Warenhauseinbruch, der Handschrift nach, unmöglich von Jugendlichen ausgeführt worden sein kann. Ja, und dieser Meinung bin ich auch immer noch. Bloß, wenn uns hier eine andere Lösung angeboten wird, man kann sich auch mal irren, nicht? Ja, aber na, immerhin sind nach unserer Erkenntnis aus dem Warenhaus größere Mengen Zigaretten entwendet worden. Richtig, aber bevor wir nicht wissen, wer nun wirklich dieser Knille ist, den uns da der junge Mann Turm genannt hat, kommen wir doch nicht weiter. Nach unseren Feststellungen haben die Täter zu dem Warenhauseinbruch für den Abtransport der Beute mit Sicherheit kein Fahrzeug benutzt. Und das lässt doch den Schluss zu, dass sie irgendwo in der Umgebung, in der näheren Nachbarschaft des Kaufhauses wohnhaft sind. Ja. Und wenn sich nun herausstellt, dass diese Erkenntnis für den Knille zutrifft, da bin ich also bereit, daran zu glauben. Also am besten also Observationen der Lokale dieser Gegend, in denen auch vorwiegend Jugendliche verkehren. Genau, das ist erstmal das Nächste. Wissen Sie, so einfach ist das nicht. Als Kellner kennt man ja wohl so seine Gäste, die öfter mal kommen. Aber wie die heißen, also das erfährt man ja bloß in Ausnahmefällen. Ja, schon sicher, ist mir klar. Aber trotzdem, ich meine, Sie hören vielleicht mal aus Gesprächen, wie sich die Jungen so anreden, mit Vornamen oder auch Spitznamen. Die sind ja gerade unter denen sehr beliebt. Ja, das stimmt schon, aber da weiß ich eigentlich auch nicht viel. So eine kleine Runde ist hier manchmal beisammen, mal ja. 4, mal 5. Und da heißt der eine Tom. Ach, Tom? Ja. Und einer Manni, also wahrscheinlich Manfred. Und ja, dann ein Hucke und ein Knut. Das ist eigentlich der älteste von den ganzen Jungs, so 19 würde ich denken. Nicht? Der hat auch manchmal einen bei sich, der sieht aus, als wenn es sein Bruder wäre. Aber höchstens 15, nicht? Bloß wie der heißt, das habe ich noch nicht raus. Ja, jedenfalls von einem Knille haben Sie noch nie gehört. Knille? Ja. Nee. Aber wissen Sie, soviel ich weiß, hat diese ganze Corona früher mal in der Kluppe verkehrt. Ja. Vielleicht kann man Ihnen da mehr sagen. Tja, das ist nicht alles ganz so einfach. Jugendliche, die heute mal dies und morgen jenes ausfassen, sind immer schwieriger zu ermitteln als unsere alten Kunden, die sich in irgendeiner Weise schon eingearbeitet haben. Ja, andererseits, wenn man mal die häuslichen Verhältnisse von irgendeinem Jungen kennt, dann weiß man auch schneller Bescheid. Wollen wir nicht noch in der Kluppe nachfragen, Herr Frank? Ja, natürlich wollen wir das. Mit Sicherheit erfahren wir da, was man dort wirklich weiß. Die Kluppe war immer ein ordentliches Lokal und hat sich erst nach und nach zu einem zweifelhaften Treffpunkt junger Leute entwickelt. Und dabei hat der Wirt niemals krumme Sachen unterstützt. Naja, andererseits muss man auch verstehen, dass er keine Gäste rausschmeißt, solange sie bezahlen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Also, Herr Frank, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich bin froh, dass die Clique, von der Sie reden, nicht mehr bei mir verkehrt. Ja, das können wir vorstellen. Und ein paar andere haben die auch noch mit weggezogen. So. Ich versuche jetzt, mir bessere junge Leute ranzuholen. Ja, da wünsche ich Ihnen alles Gute dabei, wenn es nicht zu spät ist. Sagen Sie, den Tum kennen Sie also. Okay. Hören Sie mir auf mit dem. Der und der Hucke. Ja. Und dennoch die beiden Brüder, dieser lause Junge von Fred, ganze 15 alt. Aber manchmal kommt mir so vor, als wenn der schon ausgekochter wäre als sein Bruder Knut. Naja, diese Namen sind ja alle schon bei uns untergekommen. Aber was mich im Augenblick am meisten interessieren würde, von einem Knille. Haben Sie noch nie was gehört, was? Knille? Ja. Na ja, klar. Das ist doch der Knut. Ach, das ist der Knut. Na, was denn sonst? Ah, das ja. ist der Knut Schröber. wo der Vater Nachtportier in so einer Absteige in der Bülowstraße ist. Schröber, sah sie. Knut Schröber. Ja. Der wohnt da irgendwo in der Halliner Straße. Ja. Wo genau, weiß ich allerdings nicht. Halliner Straße. Tja. Naja, genaueres rauszukriegen dürfte uns wohl nicht weiter schwerfallen. Aber was mich jetzt beschäftigt, die Halliner Straße ist allenfalls nur 120 oder 150 Meter von dem Kaufhaus entfernt, um das es hier geht. Ach, Kollege, stellen Sie mir doch gleich morgen früh einmal Näheres fest über diese Schröbers. Die Schröbers? Die wohnen seit 2 Monaten gar nicht mehr hier bei uns. Was? Nicht mehr in der Halliner Straße? Doch, das schon. Aber 3 Häuser weiter, da hat die Frau Schröber jetzt eine Hauswartstelle. Ach so. Ich habe die Frau Schröber dann 3 Häuser weiter auch nicht angekommen. Angetroffen, meine ich. Hm. Ich habe dann noch im Haus ein bisschen herumgefragt. Und danach sind die Schröbers dort nicht gerade sehr beliebt. Oder jedenfalls haben sie nicht den besten Ruf. Ja, mal ein bisschen deutlicher vielleicht, Kollege. Naja, Herr Frank, an sich ist das alles ganz klar. Ich habe inzwischen noch festgestellt, dass sowohl der Vater, Alfons Schröber, als auch seine Frau, Luzi Schröber, beide 45, schon mehrfach bei uns angefallen sind. Aha. Der Alfons hat schon einmal Z hinter sich. Ah, Z, na wie hübsch. Ja, ja, wegen Straßenraubes. Aber das ist jetzt 4 Jahre her. Seine Frau dagegen, die Luzi, die hat vor 7 Monaten ihre letzte Strafe abgesessen. Wegen Warenhausdiebstahl. Ja. Ja, und die beiden Jungs da, der Knut und der Fred? Der Fred soll noch da wohnen. Der Knut soll schon eine ganze Zeit weg sein. Mhm. Angeblich hat er eine 16-jährige Freundin. Und mit der soll er zusammenleben. Naja, das werden wir ja noch näher feststellen können. Ich meine, geredet wird ja manchmal viel und dazu noch unter Hausbewohner, nicht? Ja, aber ich finde, Herr Frank, die Latte von Vater und Mutter besagt doch wohl schon einiges. Oh, lieber Kollege, also bitte, lernen Sie eins. Pauschalurteile gibt's bei uns nicht. Ich habe während meiner Laufbahn eine Frau kennengelernt, die zeitlebens auf den Strich gegangen ist. Aber ihre Tochter hat sie erzogen, wie es spießiger, sage ich Ihnen, kein Oberlehrer tun könnte. Und diese Tochter konnte studieren und ist seit Jahren Assistenzärztin in einem Krankenhaus. Naja, sicher gibt's Ausnahmen, Herr Frank. Bitte, zum Beispiel den Sohn eines Rechtsanwalts, der mit 17 schon das erste Mal straffällig geworden ist. Ja, lieber Kollege, wer sich mit Fragen der Jugendkriminalität beschäftigt, der kann nicht leicht ein Rezept oder eine generell zutreffende Erklärung abgeben. Da kommen manchmal ganz unterschiedliche Momente zusammen. Manchmal, Herr Frank. Ja, allerdings. Das kann ja schon genügen, nicht? Also, aber zur Sache. Wir wollen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Schröbers erwecken. Vielleicht kommen wir damit ein bisschen spät, aber auslassen möchte ich nichts. Scheint wieder keiner da zu sein. Na, mal Ruhe. Keiner da? Dann warten Sie doch ab. Was gibt's denn? Frau Schröber? Ja? Kriminalpolizei. Na, ist ja reizend. Vielleicht können Sie so nett sein und uns mal reinlassen. Tja, ja bitte, wenn's sein muss. So, hier geht's lang, ja? Ja, danke. Sind Sie allein zu Hause? Nee, da machen Sie sich mal keine falschen Hoffnungen. Mein Mann ist auch da. Aber der schläft, der hat ja Nachtdienst gehabt, nicht? Ja, und Ihre Söhne, ist von denen keiner da? Nee. Was wollen Sie denn von denen? Ja, zunächst mal wollen wir uns gerne ein bisschen in der Wohnung umsehen. Nee, das kommt ja nicht in Frage. Doch, Frau Schröber, das kommt schon in Frage. Bitte, hier ist der richterliche Beschluss. Ach so, na, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Worauf sind Sie denn aus? Vielleicht kann ich Ihnen da ein bisschen helfen, ja? Ah ja, ist nett von Ihnen. Ja, wenn Sie uns zunächst mal sagen würden, wie, wann und wo wir Ihre Herren Söhne erreichen können. Tja, also das ist schlecht. Der Knut wohnt ja nicht mehr hier und der Fred ist oft bei ihm. Ja, und wo ist das? Da müsste ich erst mal fragen, wenn er gerade mal kommt, nicht? Was war nun alles in allem in der Wohnung? Eine komplette Niete. Kollege, hatten Sie nach den freundlichen Auskünften damit gerechnet, dass wir auch nur das Geringste finden würden? Wenn für diese Mutter die Gefahr bestanden hätte, dann hätte sie uns doch lieber schnell die Adresse ihres Sohnes gesagt, ne? Und bei dem ist wohl wirklich was zu finden. Und was nun? Oh, keine Sorge. Doch, der Tom war hier, so vor einer halben Stunde. Und dann der Hucke und der Knut mit seinem Bruder. Mhm. Sagen Sie, meinen Sie, dass die heute noch mal wiederkommen? Ja, möglich. Manchmal ja, manchmal nein. Na ja, schönen Dank auch. Und dann versuchen wir es eben noch mal. Ich bewundere Ihre Nerven. Wieso? Ja, immer gibt's ein vielleicht, kann sein, eventuell. Und Sie behalten die Fassung. Aber Kollege, Nerven zu behalten, das ist doch wohl das allererste für einen Kriminalbeamten. Ja, ja, sicher, nur... Nee, da gibt's gar keine Einschränkung. Ich meine, nicht, dass ich hier einen starken Mann markieren will, im Gegenteil. Ja, also, wenn ich Ihnen schon gestehe, wo es auch mich packt und quasi ins Wackeln bringt, das ist nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, wenn ich ein Mordopfer vor mir sehe. Ich meine, nicht, dass mich das kalt ließe, sowas ist immer wieder grausig, aber schlimmer ist es meistens, wenn ich die Täter vor mir habe. Und ganz schlimm, wenn es dann womöglich ein junger Bursche ist. Und das gibt's ja leider immer öfter. Ja, ja, schon. Also ich meine, im Verhältnis. Wenn auch nicht so oft, wie es den Leuten dann im Gedächtnis bleibt. Ja, man fragt sich dann nur immer wieder, wie war das möglich? Denn nach dem Bilderbuch, da sind ja Mörder harte, rohe, raue und gefühlsarme Kerle. Und dann haben sie stattdessen manchmal so eine Art Bürschchen vor sich, dem kein Mensch derartiges zutrauen würde. Und da bleibt immer das große Fragezeichen, mit dem man sich eben dann auseinandersetzen muss. Ja, nun lassen wir das. Das ist ein Thema für eine lange Unterhaltung. Ja, also, Herr Kollege, wir schauen dann nachher noch mal in das Lokal. Ja, nun, sehr viel verspreche ich mir nicht davon. Und dann ist aber endlich für uns Feierabend für heute. Moin. Guten Morgen, Herr Frank. Na? Was heißt nach, Frau Müller? Nur, ich dachte, Sie erzählen mir, was Sie gestern noch erreicht haben. Ja, das habe ich ja schon. Ich habe nichts erzählt und wir haben auch keinen Knaben getroffen. Was sonst? Irgendwas? Ja, bis jetzt nichts. Soll ich rangehen, Herr Frank? Nee, lassen Sie nur. Ja, Frank? Ja? Ach, nee. Ja, ist gut, wir kommen. Ein Lokaleinbruch heute Nacht, der fünfte in den letzten Wochen am selben Tatort. Ich fahre gleich mal hin mit einem Kollegen. Also, nach meiner Meinung waren das dieselben Leute, die schon ein paar Mal hier in meinem Lokal waren. Ich meine, waren, nachdem wir hier geschlossen hatten. Bitte, wieder sind die Zigarettenautomaten aufgebrochen, der Spielautomat und die Kasse. Keine Spirituosen entwendet oder Lebensmittel? Nee, das war ja noch nie. Nee. Aber hätte ja mal anders sein können, nicht? Also... Was ist denn das hier? Wo? Ja, da. Das sind doch Blutspuren, oder? Ja. Naja, da ist doch die Scheibe an der Tür eingeschlagen worden. Da wird sich wohl einer verletzt haben. An der Hand oder so. Ja, da muss noch unser Spurensicherer ran. Sagen Sie, dass es irgendwelche Zeugen gibt. Haben Sie nicht gehört? Nee, gar nicht. Ja, bitte. Was gibt's denn? Da meldet sich ihm ein Mann. Der ist heute Nacht gerade auf der Straße an dem Lokal vorbeigekommen. Ah, ja. Und er hat gesehen, wie zwei junge Burschen herausgekommen ja, sind. Ja, ja. Und? Naja, da ist der Mann. Ach so, ja. Na bitte. So, also Sie, ich sind heute Nacht hier zufällig vorbeigekommen. Ja. Ja. Aber so ganz zufällig nicht. Ich war, also nicht, dass Sie denken, ich treibe mich immer in der Nacht noch um. Naja, kein Gedanke. Wann war denn das überhaupt? Ja, so kurz nach drei. Meine Frau darf das gar nicht wissen. Die hat auch nichts gemerkt, wie ich nach Hause kam. Ich habe ganz fest geschlafen, Gott sei Dank. Sie Glücklicher, das kenne ich sogar anders. Ja, aber nun sagen Sie mal, also Sie sind hier vorbeigekommen und dann... Da kommt nicht einmal einer raus. Eine Hand ganz blutig, aber er hatte alles Mögliche unterm Arm. Und ich sage, wie ich dann noch einen zweiten aus der Kneipe kommen sehe, ich sage, was macht ihr denn hier? Ja. Sagt doch der Erste da ganz, als wäre das weiter gar nicht, sagt er doch, wir sind hier eingestiegen. Meine Frechheit. Ist eine Wucht, wahr? Sagt er so ganz einfach. Ja, und Sie? Ich? Ja, ich war einfach perplex. Bevor ich mich besinnen konnte, waren die beiden auch schon weg. Ja. Sagen Sie mal, wie weg? Ich meine, also so mit dem Auto oder... Ach wo? Zu Fuß? Ganz normal, mit zwei Taschen voll gestopft. Ja, ja, ja. Würden Sie glauben, dass Sie die beiden wiedererkennen? Nee, nee, also, da muss ich wohl passen. Es war ja dunkel, nicht? Ja, na gut, gesetzt den Fall, wir fassen den Mann. Aber dann würden Sie ihn doch vielleicht an der Stimme wiedererkennen, oder? Ja, also das könnte eher sein. Mhm. Das sind auch beide noch ganz junge Kerle gewesen. Mhm. Sagen Sie, können Sie morgen mal zu uns kommen? Wir würden Ihnen gerne ein paar Fotos vorlegen. Ja, wenn Sie meinen. Und wenn meine Frau davon nichts erfährt. Oh, was uns angeht, da können Sie ganz sicher sein. Na gut, dann bin ich da. Danke, ja. Eines verstehe ich nicht an dem, was der Zeuge da erzählt hat, Herr Frank. Das wäre? Naja, dass da einer von den jungen Leuten so gerade heraus gesagt haben soll, wir sind hier eingestiegen. Das ist doch geradezu kaltblütig. Oder unverfroren. Nee, für mich ist das eine Bestätigung. Angabe. Pures Geltungsbedürfnis. Über alle Dummheit hinweg. Ein erfahrener Kunde von uns würde sich nie so verhalten. Es ist einfach eine Ausnahme, wenn einer mit seiner Tat prahlt. Dass Jugendliche eher dazu neigen, ist auch wieder recht aufschlussreich. Sie wollen etwas wert sein. Sie wollen sich anerkannt sehen. Momente also, die auf eine gewisse Verklemmung schließen lassen. Tja, das muss man wissen, das muss man erkennen, gerade wenn man Kriminelle unter der Jugend richtig beurteilen will. Ja, aber Herr Kollege, legen Sie mal jetzt Fotos bereit von Tom, von Knut alias Knille und auch von seinem jüngeren Bruder. Dem Fred Schröber. Ja, und dazu natürlich, wie wir das ja so handhaben, ein paar andere Lichtbilder, auch von Einschlägigen, versteht sich. Ist klar, Herr Frank. In der Ermittlungssache zu verschiedenen anstehenden schweren Diebstählen erkannte ein Zeuge des zuletzt bekannt gewordenen Lokaleinbruchs aus vorgelegten Lichtbildern den 18-jährigen Tom Schulkamp sowie den 19-jährigen Knut Schröber als mutmaßliche Täter. Tom Schulkamp konnte inzwischen bereits festgenommen werden. Ja, Tom, da sehen wir uns ja schneller wieder, als du dir wahrscheinlich vorgestellt hast, was? Ja, ja. Hatte ich nicht mit dir gerechnet. Mhm. Ich weiß auch ja nicht, wieso. Und du? Was sie überhaupt von mir wollen? Oh, im Ernst? Weißt du es wirklich nicht? Wenn ich's Ihnen da, Herr Kriminal. Ja, bist du jetzt böse auf mich, wenn ich dir das nicht ganz abnehme? Was war denn gestern Abend los? Ich meine, beziehungsweise heute Nacht. Verstehe sie nicht. Ach, du mach doch nicht auf toten Mann, Tom, der von nichts eine Ahnung hat. Du weißt sehr gut, was hier in Rede steht. Du bist klar gesehen worden nach einem Einbruch in ein Lokal. Ach, das meinen Sie. Ja, das meine ich. Das war doch bloß verabredet gewesen. Mit dem Einbruch habe ich aber nichts zu tun. Aha. Ja, und mit wem warst du verabredet? Na, vielleicht mit Hucke oder... Ja, also dann mit Manni, was? Wie kommt er denn auf die? Ja, die gehören doch zu deinen Freunden. Ja, das schon. Na also, wer ist denn der Hucke und der Manni, Der Hucke war nicht dabei. Und der Manne hat schon überhaupt nichts damit zu tun. Ich hab gefragt, wer die beiden sind, wie die richtig heißen. Na, der Hucke, das ist der Horst Husch. Und Manni, der ist nur wirklich ganz sauber. Das ist der Manfred Burger. Ah ja, aber mit denen warst du bei dem Lokal nicht verabredet. Nö. Na, da will ich dir auch sagen, mit wem. Mit Knille, mit Knut Schröber. Ja, ja, stimmt. Aber nicht erst nach dem Einbruch, sondern schon vorher. Ihr beide habt das Ding zusammengedreht. Na? Na, du sagst schon. Du siehst doch, dass wir alles wissen. Also, sie können einen richtig fertig machen. Also, gut. Ich hab mit den Knille zusammen in der Kneipe einen kleinen Besuch gemacht. Besuch? Ja, ja, so kann man es natürlich auch nennen. Und sicher habt ihr doch auch den Besuch in dem Warenhaus zusammen unternommen. Nee, nee, nee, nee und nee. Verlassen Sie sich da drauf. Nee. Ja, wie du meinst, Tom. Bleiben musst du ja jetzt sowieso bei uns. Na, wie ist es? Willst du mir dann nicht doch lieber sagen, wo wir den Knut Schröber finden? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Knille hat eine Puppe und mit die haust er irgendwo. Aber wo... Das weiß keiner von uns. Na, ich wär, wo sie mir doch hier behalten, so dämlich sein und ihn das nicht sahen, Herr Kriminal, wenn ich's wissen tät. Die durch den vorläufig festgenommenen Tom Schulkamp namhaft gemachten Jugendlichen, Manfred Burger und Horst Husch, konnten ermittelt und zur Vernehmung gebracht werden. Beide bestreiten lebhaft jegliche Beteiligung an strafbaren Handlungen. Ja. Nach dem Beschuldigten Knut Schröber, Spitzname Knille, ist eine umfangreiche Fahndung eingeleitet worden. Nee, Frau Müller, umfassende Fahndung muss das heißen, bitte. Umfassende Fahndung eingeleitet worden. Ja, danke, weiter. Tom Schulkamp bleibt trotz verschiedener Vorbehalte dabei, mit dem in Frage stehenden Warenhauseinbruch nichts zu tun zu haben. Moment. Kriminalpolizei Frank, ja? Ja, also ich habe heute in der Abendzeitung von dem Lokaleinbruch gelesen und dass sich da vermutlich ein Täter beim Einschlagen einer Scheibe an der Hand verletzt haben dürfte. Hier sitzt gerade bei uns zusammen mit seinem jungen Bruder der Knut, der Knille, wie Sie sagen, und der hat eine verbundene Hand. Ich wollte Ihnen das bloß mal schnell sagen. Ah ja, das ist nett. Herzlichen Dank. Wir kommen sofort. Frau Müller, ich muss schnell mal weg. Wir machen dann nachher weiter. Es gibt natürlich Zufälle. Und das sind dann niemals taugliche Beweise. Aber wenn unser Verdacht gegen Knut Schröber sich noch durch die Handverletzung erhärten lässt, oh, da kann das schon was heißen. Sie kommen leider zu spät, Herr Frank. Der eine ist seit 10 Minuten weg, bloß der Junge ist noch da, drüben an dem Ecktisch. Oh, kommen Sie mal mit. Tag, Fred Schröber. Ja, komm mal. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten, mein Junge. Der vorläufig festgenommene 15-jährige Fred Schröber, Bruder des gesuchten Knut Schröber, 19 Jahre alt, ist nicht bereit, sachdienliche Aussagen zu machen. Er bestreitet auch, von dem derzeitigen Aufenthalt seines Bruders irgendetwas zu wissen. Er wird zunächst der Obhut eines Jugendheimes übergeben. Ja, ja, das ist mal zunächst. Ja, man kann sich zuweilen verrechnen. Das ist wie bei den Olympischen Spielen. Zunächst ist alles drin und zum Schluss bleibt gar nichts mehr. Sagen Sie, haben Sie bei den anderen, bei Hucke und Manni, irgendetwas erreichen können? Ja, Herr Frank, aber wahrscheinlich nicht genug. Hucke, also Horst Husch, ja, hat gestanden, an 2 Lokaleinbrüchen gemeinsam mit Knut Schröber beteiligt gewesen zu sein. Na bitte. Und Manfred, Manni Burger, gesteht ebenfalls 2 Lokaleinbrüche. Und zusammen mit wem? Auch wieder mit Knille. Ja, ist doch was. Ja, aber keiner will wissen, wo der Knut aufhältlich ist. Ja, vielleicht haben Sie tatsächlich keine Ahnung. Und glauben Sie das wirklich, Herr Frank? Ja, glaube ich. Zumeist haben diese Jugendlichen keinerlei Geheimnisse voreinander, aber der Knut lebt mit einer 16-jährigen Freundin zusammen. Ich meine, das wissen wir ja. Und danach ist auch durchaus denkbar, dass er schon aus einer gewissen Vorsicht oder gar Eifersucht seinen Aufenthaltsort verschweigt, nicht? Ja, was sagen denn die Jungs? Haben sie es nötig? Naja, kommen Sie, wir wollen noch mal losfahren. Vielleicht auch bei den Schröbers vorbei. Kann ja sein, dass der Knut sich gerade mal wieder bei seinen Eltern sehen lässt. Ja, nach unseren bisherigen Erkenntnissen in Bezug auf die Lokaleinbrüche müssten immer dieselben Täter am Werk gewesen sein. Vom letzten dieser schweren Diebstähle wissen wir mit der Festnahme des jungen Tom und seinen Zugeständnissen, dass er ja auch schon vorher mit dabei war. Und alles in allem. Moment mal. Da, gucken Sie mal, da drüben. Da ist doch. Fahren Sie mal langsamer, bitte. Langsamer. So, und jetzt halten Sie an. Schnell anhalten. Da drüben, da geht der Knut mit dem jungen Mädchen. Schnell. Halt, stehen bleiben, keine Umstände. Keine Umstände, Knut Schröber, Kriminalpolizei. Nee, für Sie gilt das auch, mein Fräulein. Hau doch ab, Iri! Lass dich nicht verrückt machen vor die Bullen! Aber Knut, Knille, was geben Sie denn da für Ratschläge? Das ist doch dumm. Ach, lecken Sie mich doch. Danke. Verzichte auf die Einladung. Ja, Fessel, ne? Anders schafft er ja nichts. Drecksbullen. Bei allem Verständnis für Ihren Zorn, Kurt Schröber, aber das war doch wohl überflüssig, auch noch das kleine Mädchen aufzuhetzen. Ich meine, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das sollten Sie noch lernen. Danke für den guten Rat. Das ist eben passiert. Räumen wir auf. Der in der anstehenden Sache zuletzt festgenommene 19-jährige Knut Schröber hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und zugegeben, an mehr als 6 Lokaleinbrüchen und schweren Diebstählen zum Nachteil mehrerer Tabakwarengeschäfte als Haupttäter beteiligt gewesen zu sein. Ja. Ja, erstaunlich. Oder auch nicht. Jetzt, wo der Junge gefasst ist, da macht er keine Schwierigkeit mehr. Gibt sogar zu, dass seine 16-jährige Freundin Iri, also die Irina Schmidt, an 2 Einbrüchen beteiligt war. Das Mädchen gibt's auch zu. Tja, was hätte ich noch sagen sollen, Herr Kriminalbeamter? Ich hab hier gespielt, solange ich die Karten in der Hand hatte. Nur haben Sie gewonnen. Ich werde mich hüten, da noch dran zu fackeln. Sie können alles von mir haben. Absitzen und dann was Neues anfangen. Ich will ja nicht mein Leben lang auf eine krumme Latte langrutschen, ne? Ja, aber nun sagen Sie mir doch mal, Knut, oder bitte, Sie sind Knille lieber. Ja, sagen Sie mir mal, warum Sie überhaupt mit allem angefangen haben. Ja, und darauf bekommen wir auch wieder keine Antwort. Wer kann es sagen? Wer kennt es, aus welchen Gründen Jugendliche kriminell werden? Liegt's an uns? Behandeln wir die Jungen falsch? Ja, hier gelten keine billigen Ausreden. Hier sind wir alle gefordert. Es geschah in Berlin. Das war die 499. Sendung dieser Reihe in Zusammenarbeit mit der Berliner Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Joachim Friedrich Schulz, Schnitt Jens-Henrik Lambart, Aufnahmeleitung Dagmar Geschke und Regie Werner Oehlschläger.